Ich komm mit Kickdown im goldenen Lamborghini Huracan. Mama lebt mit der Angst, dass ich mir ne Kugel fang. In Benz rumheizende, grenzübergreifende Gangs, die zu 100% über Leichen gehen. Yeah. Guck, wie dir die Straße das Leben zeigt. Das alles übersieht auf wahrer Begebenheit. Ich sitz mit Unterweltgrößen am Tisch. Ich geb grünes Licht und dann töten sie dich. Kein Film, alles echt, warte skrupellos und kein Gewissen. Brüder sind für mich bereit zu schießen und bereit zu sitzen. Also was labert ihr von Gangster-Rapper? Guck, wie ich wöchentlich mit Kilos durch die Grenze bretter. 100 Mille Schmuck tragen, Batzen in den Schubladen. Mit 30 Mann auf meinen Kosten in den Club fahren. Pushware, die mich für zig Jahre einsperrt. Doch das ist mir dieser Scheiß wert. Yeah, Fick Beef, ich schlag dir die Zähne ein. Denn das beruht auf wahren Begebenheiten. Ich fick den Markt und ich bunker ne Tonne. 18 Karat, alles unter Kontrolle. Fick Beef, ich schlag dir die Zähne ein. Unter Kontrolle, ich komm im AMG CLS Benz mit Tieren. 300 Gramm Kette, Cash, 10 Riesen. Giftige Blitzdiebe, alles in Kauf nehmen. Tipps kriegen, ausspähen, Vitrinen ausleeren. Der Staat sagt, dass unsere Taten verheerend seien. Denn das beruht auf wahren Begebenheiten. Planen die Wege leiten, Vectra muss her. Kinoreife Vorstellung, spektakulär. Schurken aus der Krankenwelt, die Gas geben, aufs Pedal treten, bis der Motor auseinanderfällt. Wir bringen dich um mit der Trommel. Geschosse zeugen stumm, wenn wir kommen. Alles unter Kontrolle. Aus den Taschen kommen 500er Rollen. Ich trage 18 Karat Gold und wünsch mein Bruder 18 Karat Gold. Fick Beef, ich schlag dir die Zähne ein. Denn das beruht auf wahren Begebenheiten. Ich fick den Markt.